para adelante, pendejo. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Carola sagt. Es ist 9. Die Nachrichten. Berlin. Das Bundeskabinett hat nach monatelangen Diskussionen auf seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Förderung von Gas mit der umstrittenen Fracking-Methode in Deutschland grundsätzlich zuzulassen. Hustau, dann weiß ich ja auch, worum es geht. Opferfläche. Hörspiel von Eva Karnowski. Regie Thomas Werner. Lediglich in Trinkwasserschutzgebieten wird Fracking nicht zur Anwendung kommen. Bei Fracking wird eine Mischung aus Wasser, Sand und zahlreichen hochtoxischen Chemikalien in die Erde gepresst, um damit Gas aus tiefen Gesteinsschichten zu lösen. Während die Energiekonzerne Probebohrungen vorbereiten, hat sich in vielen Städten und Gemeinden der Widerstand formiert, weil die Folgen für die Umwelt unsehbar sind. Hola, Carola. Andres? Das glaube ich jetzt nicht. Hier, das sind doch deine Gelbe, deine Lieblingsblumen. Ach, komm, behalt dein Gemüse, was willst du? Was ist das für ein Empfang? Carola, bitte, lass uns reden. Weißt du, vor 3 Jahren, da war genug Zeit zum Reden. Da wolltest du nicht, jetzt will ich nicht mehr. Also tschüss, du bist für mich gestorben. Und, Carola, nur 2 Minuten. Ich muss dir was sagen. Es tut mir leid. Ja, auch, mein Lieber. Du bist gegangen, hast mich beschimpft, als wäre ich der letzte Dreck. Hat mich genug gekostet, drüber wegzukommen. Also jetzt, hau ab, capisce? Carola, ich muss mit dir... Carola, du bist doch an dieser Fracking-Sache dran. Ja, toller Spruch, sehr originell. Hast gerade Nachrichten gehört, oder was? Jetzt hör mal gut zu. Ich will dich hier nie wiedersehen, verstanden? Geh zurück nach Kuba oder sonst wo hin, aber lass mich bitte in Ruhe. Ja, Carola Kraus. Günther, ja, was ist los? Nein, ich bin auf dem Weg zu Reinhard Wilkes Vortrag im Rathaus und danach... Wie, der Bürgermeister ist tot. Ja, gut, ich bin ja schon unterwegs, ja. Ich weiß, wo Wilke wohnt. Ja, und danach komme ich sofort in die Redaktion, okay? Tschüss. Hi, Carola. Wie ich sehe, waren die Niederrhein-Nachrichten heute noch schneller am Tatort als der Rhein-Anzeiger. Ich saß im Auto, als mein Chef anrief. Da bin ich dann gleich hierher. Sag mal, kommt man nicht näher ran an das Haus? Ist alles abgesperrt. Mann, ich war auf dem Weg zu Wilkes Vortrag über Fracking. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Ja, wirklich furchtbar. Also als Journalistin sollten wir ja unabhängig sein, aber ich sag dir, so einen Bürgermeister kriegen wir so schnell nicht wieder. Wie der letztes Jahr die Gesamtschule durchgeboxt hat. Einsame Spitze. Ja, der hat Bürgerbeteiligung eben wirklich ernst genommen. Das hat er echt. Ich meine, er hätte doch auch nur die Presse einbestellen können, um über seine Gespräche mit dem Gasex-Konzern zu informieren. Aber der macht eine öffentliche Veranstaltung für alle draus. Obwohl bestimmt auch Fracking-Anhänger teilgenommen hätten. Oh ja, bestimmt. Jede Menge. Die Bauern, die der Gasex ihr Land für die Probebohrungen verkaufen wollen, die haben doch schon auf der vorletzten Ratssitzung randaliert. Ja, die Banken sitzen den Bauern im Nacken und machen Druck, weil sie auch ein Riesengeschäft wittern. Das war schon toll, wie Wilke das trotzdem geschafft hat, dass sich sogar die Liberalen dem Fracking-Verbot angeschlossen haben. Das ist doch fast ein Geniestreich. Entschuldigung. Ach, na, so endet dein Leben im Zinksack. Wilkes Frau tut mir echt leid. Steht jetzt ganz allein da mit den beiden Jungs. Wilke hatte ja mal was mit der Baudezernentin, mit dieser Meierlingenthal. Was? Ach doch nicht, Wilke. Also wenn ich es dir sage, ich war doch mit auf der Tour in die US-Partnerstadt. Ist schon ein paar Jahre her. Ach ja, da warst du noch für deine Zeitung in Lateinamerika. Darum hast du es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Da ging das los. Abends in einer Bar. Die beiden haben wie wild rumgeknutscht. Ach, und dann hätte Wilkes Frau also ein Mordmotiv, Eifersucht? Na klar. Und der Mann von der Baudezernentin auch. Und wenn Wilke das Verhältnis mit ihr beendet hat, könnte auch die Meier-Lingenthal in Frage kommen. Verschmähte Liebe als Mordmotiv, so alt wie die Welt. Und Macht als Mordmotiv ebenso. Also ich meine, guck mal, die beiden Gegenkandidaten von Wilke zum Beispiel. Oder die beiden Bauern. die seit Jahren versuchen, ihn zu überreden, ihre Felder in teures Bauland umzuwidmen. Vielleicht solltest du deinen Job bei den Niederrhein-Nachrichten kündigen und Krimis schreiben. Oh, Hanna, guck mal. Da ist Holtkamp, der netteste Polizist der Welt. Vielleicht kriegen wir ja was aus ihm raus. Na komm. Schöne Bescherung, was, Holtkamp? Kann man wohl sagen, Carola. Namens Frau Kramer. Namens Herr Holtkamp. Sag mal, Heinz, lässt du uns mal einen Blick auf das Haus werfen und ich würde gerne mal ganz kurz mit dem Brandmeister reden. Hm? Nee, Carola, geht heute nicht. Och, Mann. Ich kann echt niemanden durchlassen. Das LKA ist hier sogar der Staatsschutz. Wird ja nicht jeden Tag in Deutschland eine Handgranate ins Arbeitszimmer eines Bürgermeisters geworfen. Wie eine Handgranate? Aber es hat doch gebrannt, oder? Warum ist die Feuerwehr gleich mit etlichen Löschzügen angerückt? Also, eigentlich dürfte ich euch das gar nicht sagen. Von der Druckwelle ist eine Kerze umgefallen, dadurch das Feuer. Ja, und sagen Sie, Herr Holtkamp, gab es denn noch Verletzte? Als ich kam, fuhr gerade ein Krankenwagen weg. Frau Wirke hat einen Metallsplitter abgekriegt am Arm. Sie wurde ins Hospital gebracht. Gott. Und die Kinder? Die Kinder waren Gott sei Dank nicht zu Hause. Aber von mir habt ihr das nicht, hört ihr? Zitiert mich bloß nicht, sonst kriege ich Ärger. Ich muss jetzt auch weiter. Bis bald dann, ja? Mach's gut, Heinz. Und danke. Hast was gut bei dir. Wiedersehen, Herr Holtkamp. So, deine Frau Wilke kannst du dann ja wohl schon mal von der Liste streichen. Klar. Keiner beauftragt jemanden, eine Handgranate zu werfen, wenn er selbst im Haus ist. Und die Baudezernentin wird wohl auch kaum auf ihren High Heels hier angestöckelt sein, um Wilke eine Handgranate ins Fenster zu schmeißen. Die hätte ihm eher während einer Ratssitzung Arsen in den Assam-Tee geschüttet. Ich glaube, wir erfahren hier heute wirklich nichts mehr. Ich fahre dann mal in die Redaktion. Ich auch. Ich schätze, wir müssen heute eine ganze Seite füllen. Hoffentlich haben wir wenigstens einen fertigen Nachruf auf Wilke im Archiv. Mach's gut, Hanna. Och, und wir müssen mal wieder essen gehen, hm? Das ist eine gute Idee. Und über Männer reden. Hab neulich einen Netten kennengelernt. Er ist natürlich verheiratet. Schön, Carola. Schön. Morgen, Heinz. Aufwachen. Morgen, Carola. Was machst du denn schon so früh im Rathaus? Komm her, nimm einen Kaffee. Hm? Scheinst den nötig zu haben. Ich muss wohl eingepennt sein. War ein bisschen viel heute Nacht. Aber die Kommissarin meinte, es müsse jemand im Rathaus bleiben für alle Fälle. Und dieser jemand war dann ich. So innig, Leute, wie immer. Sag mal, Heinz, wisst ihr denn in der Zwischenzeit schon mehr? Bleibt natürlich unter uns. Nee, tut mir leid, Carola. So wie ich das sehe, haben wir bislang gar nichts. Ein Bekennerschreiben oder vielleicht eine Morddrohung? Ach. Na, der Polizeisprecher hat nur rausgelassen, dass ihr in alle Richtungen ermittelt. Sogar einen Terroranschlag wollt ihr nicht ausschließen. Ehrlich, wir haben bislang nicht den geringsten Hinweis. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Frau Meier-Lingenthal? Haben Sie eine Minute Zeit für mich? Ja. Carola Kraus vom Rheinanzeiger. Ich weiß, wer Sie sind. Kommen Sie doch mit in mein Büro. Danke. Unserem Bürgermeister gefielen Ihre Artikel sehr, Frau Kraus. Er schätzte Ihr Engagement wirklich. Ach ja, das freut mich. Sagen Sie, Frau Meier-Lingenthal, gibt's schon irgendwelche Hinweise auf die Täter? Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ach, wirklich nicht? Und Sie persönlich haben auch keinerlei Verdachtsmomente? Nein, nicht den geringsten. Wirklich nicht? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Verschmähte Liebe als Mordmotiv ist so alt wie die Welt und Macht als Mordmotiv ebenso. Sie werden doch vermutlich Wilkes Nachfolgerin. Wie bitte? Ich? Verlassen Sie sofort mein Büro. Sowas muss ich mir nicht... Okay. Dann werde ich meine Vermutungen also morgen den Lesern mitteilen. Guten Tag, Frau Meier-Lingenthal. Warten Sie. Setzen wir uns doch erst mal. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja, ich bin ganz Ohr. Also, ich sage Ihnen, was ich weiß, und Sie verzichten darauf, etwas zu schreiben, was Reinhard, ich meine Bürgermeister Wilke und mich, kompromittieren könnte. Na gut, schießen Sie los. Danach sehen wir weiter. Ja, es stimmt. Da war mal was zwischen Reinhard und mir. Auf der USA-Reise. Richtig. Aber wir haben die Sache sehr bald in beiderseitigem Einvernehmen wieder beendet. Und? Allerdings haben wir seitdem ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wir besprechen vieles, was wir mit den anderen Dezernenten oder Ratsmitgliedern nicht besprechen würden. Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass eine Dezernentin ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Chef hat. Also das ist nichts, was unsere Leser interessiert. Also gut. Reinhard wurde bedroht. Ach. Interessant. Und von wem? Von wem wusste er auch nicht. Er hat einen anonymen Brief bekommen. Ja, und? Was stand drin? Nur ein Satz. Lass das mit den Landstraßen, sonst passiert dir was. Lass das mit den Landstraßen? Was soll das heißen? Das macht doch keinen Sinn. Doch, Frau Kraus, es macht Sinn. Ja? Ja, dann erklären Sie es mir. Reinhard hatte vor, den Fahrzeugen des Gassex-Konzerns im Falle von Fracking-Probebohrung das Befahren der Gemeindestraßen zu untersagen. Und er wollte verhindern, dass sie das mit hochgiftigen Chemikalien versetzte Wasser in unsere städtischen Kläranlagen leiten. Also das Wasser, das beim Fracking nicht in der Erde bleibt, ja? Genau das. Das mit den Kläranlagen hat er vorgestern dem Gassex-Konzern mitgeteilt und er wollte es gestern Abend auf der Bürgerversammlung bekannt geben. Ja, das ist wirklich mal eine Nachricht von Meyer-Lingenthal. Dann könnte der Konzern also hinter dem Mord stecken, damit Wilke die Öffentlichkeit nicht über seine Pläne informiert. Theoretisch wäre das natürlich möglich. Obwohl ich nicht glaube, dass die Gassex mit solchen Mitteln arbeitet. Das wären ja Mafia-Methoden. Ja, allerdings. Sagen Sie mal, wann kam denn dieser Drohbrief? Vor knapp 2 Wochen. Ein paar Tage, nachdem Reinhard der Gassex schriftlich mitgeteilt hatte, dass sie mit ihren Tanklastern unsere Straßen nicht werde befahren dürfen, weil es zu gefährlich sei. Zu gefährlich? Wieso? Reinhard befürchtete, die Tanklaster könnten Lecks oder einen Unfall haben. Und dann würde Frack-Fluid auslaufen und ins Trinkwasser gelangen. Frack-Fluid, das ist dieser Chemikaliencocktail, den die Gassex in die Erde pressen will, um das Gas zu lösen, oder? Das Zeug ist krebserregend, nervenschädigend und hormonverändernd. Puh, ganz schön mutig, unser Bürgermeister. Sie mit einem Weltkonzern anzulegen, aber sagen Sie mal, Wilke hat doch nach dem Drohbrief bestimmt die Polizei eingeschaltet. Nein, hat er nicht. Bitte? Ja, er hat laut drüber gelacht. Guck mal, Frauke, was unsere Bauern sich diesmal haben einfallen lassen, weil sie ihr Land verscherbeln wollen, hat er gesagt. Ich wollte, dass er damit zur Polizei geht, aber er meinte, ich sei Gespenster. Deshalb bloß ein übler Scherz. Entschuldigen Sie mal einen Moment, Frau Meyer-Lingenthal. Andres, ich glaube, ich war deutlich genug. Ruf mich nicht mehr an und lass mich bitte in Ruhe. Entschuldigung. Wo ist denn dieser Drohbrief jetzt? Er hat ihn eingesteckt. Er wollte ihn zu Hause in seinem Kuriositätenordner abheften. Doch es wollte er mal ein Buch machen nach seiner Pensionierung. Entschuldigung, das Ganze geht mir doch sehr nah. Ja, das war ein ganz normaler Brief, ja? Ja, es war ein weißer, länglicher Umschlag, auf dem nur Bürgermeister Reinhard Wilke persönlich stand. Drin war ein weißer DIN-A4-Bogen und darauf stand nur der eine gedruckte Satz. Und der Brief ist nicht mit der Post gekommen, ne? Nein. Es muss ihn jemand an der Pforte abgegeben haben, denn es war keine Briefmarke drauf. Ja, haben Sie das denn jetzt der Polizei mitgeteilt? Noch nicht. Sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgermeisters werden heute der Reihe nach vernommen. Ich bin erst für heute Nachmittag ins Präsidium bestellt. Also wenn ich Sie wäre, würde ich da aber gleich mal anrufen. Ach, noch was. Wussten eigentlich Frau Wilke und ihr Mann was von ihrer Affäre mit dem Bürgermeister? Um Himmels Willen, nein. Und das soll auch so bleiben, Frau Kraus. Ich bitte Sie sehr. Ja, klar, Sie können sich auf mich verlassen, Frau Meyer-Lingenthal. Und ich mich auf Sie. Hm? Bitte? Zu anderen Medien bitte heute kein Wort, ja? So, dann werde ich mal... Ja? Ich bin Carola Kraus vom Rheinanzeiger. Wir waren verabredet. Ich bin hier, hinter den Büschen. Das Gartentor ist offen. Ach du je. Der arme Hund. Ja, erdrosselt haben sie ihn. Mit Blumendraht. Gucken Sie hier. Das kann ja nicht lange her sein. Das Fell ist ja noch warm. Haben Sie die Polizei schon verständigt? Eben von meinem Handy aus. Dabei habe ich doch nur noch ihn, seit mein Mann letztes Jahr gestorben ist. Ja, jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Haben Sie denn eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ich habe ja hier im Ort die Initiative Fracking Nein Danke gegründet. Ja, darüber wollte ich ja mit Ihnen sprechen, aber... Also jedenfalls war ich heute Morgen mit den anderen Mitgliedern von Fracking Nein Danke auf einer Demo gegen die Gasbohrungen in Niedersachsen. Da haben sie ja bereits angefangen mit dem elenden Fracking. Und als ich vorhin nach Hause kam, lag Maggie da. Hat doch niemand was getan. War so ein lieber Hund. Schön. Dürfte ich vielleicht ein Foto von ihm machen? Machen Sie eins von meinem Mackie und schreiben Sie, dass Sie ihn die gleichen Dreckskerle auf dem Gewissen haben, die auch unseren Bürgermeister umgebracht haben. Naja, vielleicht konnten auch ein paar Nachbarn Mackie nicht leiden. Ich meine, manche Leute fühlen sich gestört, wenn Hunde bellen. Nein, das waren keine Nachbarn. Hier, lesen Sie. Diesen Brief haben die Schweine unter den Blumendraht geschoben. Hör auf, gegen das Gasbohren zu wettern, sonst geht's dir wie dem Bürgermeister. Die schrecken vor nichts zurück. Aber ich gebe nicht klein bei. Jetzt erst recht nicht. Ich protestiere weiter. Man muss sich in diesem Land doch noch wehren dürfen. Sehen Sie die Bäume da drüben? Die Kopfweiden. Ja, genau die. Ungefähr dort fängt die Opferfläche an. Opferfläche? Was ist das denn? So nennen die Fachleute Gebiete, auf denen nach Gas gebohrt wird. Ist doch bezeichnend, oder? Allerdings. Dort bei den Weiden plant die Gasex eine erste Probebohrung. Wenn die das machen, kann ich mein Haus nur noch verschenken. Der ganze Lärm und das Verkehrsaufkommen. Ein Verkehrsaufkommen? Weil die Gasex Millionen Liter Wasser mit Tankwagen hier ankarren wird, dazu den Sand und die Chemikalien. Und was davon nicht in der Erde bleibt, das karren sie wieder zurück. Ja, was glauben Sie denn, warum ich Fracking Nein Danke ins Leben gerufen habe? Das Gas entweicht, es entstehen Hohlräume und die Erde sackt von oben nach und das ganze Haus hinterher. Naja, ich habe auch gehört, dass es durch Fracking jetzt mehr Erdbeben gibt. Klar, sieht man doch in Niedersachsen. Da wird schon gefrackt und prompt gibt es Erdbeben. Aber die Leute kriegen doch sicher eine Entschädigung. Nein, die Energiekonzerne müssen nach deutschem Recht bislang keine Entschädigung zahlen. Eine schöne Sauerei ist das. In diesem Haus stecken all meine Ersparnisse. Und die Nachbarn sind doch auch betroffen. Was sagen die denn? Die sind natürlich auch sauer. Und Gott sei Dank fangen die jetzt an, sich zu wehren. Und nicht nur hier. Inzwischen gibt es Fracking Nein Danke schon in über 60 Gemeinden. Frau Kaminski, wie sieht denn die Strategie Ihrer Initiative aus? Bin ich hier richtig bei Kaminski? Holtkamp, mein Name. Sie haben die Tötung eines Hundes gemeldet. Günther, ich würde gerne nach Frankfurt fahren. Seit wann liegt Frankfurt in unserem Berichtsgebiet? Hier, lies mal. Agenturmeldung kam gerade rein. Bekannter Geologe wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Tja. Der Leiter des staatlichen Zentrums für Geologie in Frankfurt, Till Höving, 48, ist am Donnerstag von seiner ehemaligen Freundin Sonja P., 28, wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Höving machte kürzlich mit einer Studie Schlagzeilen, in der er zu dem Schluss kam, dass das Bohren nach Erdgas mit der Fracking-Methode die Erdbebenhäufigkeit erhöht. So. Ja und? Ja, das ist schon der zweite angesehene Wissenschaftler innerhalb einer Woche, der sich gegen Fracking ausgesprochen hat und dessen guter Ruf plötzlich in Zweifel gezogen wird. Das zeigt doch nur, dass es hauptsächlich windige Typen sind, die sich diese Fracking-Gegner als Experten ranholen. Sag mal, Günther, spinnst du? Das stinkt doch alles zum Himmel. Willst du vielleicht auch noch behaupten, unser Bürgermeister sei ein windiger Typ gewesen? Ja, komm. Und diese Gundula Kaminski, die Vorsitzende von Fracking Nein Danke, der sie den Hund umgebracht haben, du, die weiß auch, wovon sie redet. Die war bis zu ihrer Pensionierung Chemielehrerin. Also nun mal langsam, Carola. Es ist doch in keiner Weise erwiesen, dass der Mord an Wilke irgendwas mit Fracking zu tun hat. Und das mit dem Hund, entschuldige mal. Es war ein makabrer Scherz eines Nachbarn, dem diese Bürgerinitiativ-Tante mit ihrer ewigen Besserwisserei auf den Zwirn geht. Blödsinn. Und was Frankfurt betrifft, vergiss es. Günther, sag mal, was ist denn los mit dir? Sonst stocherst du doch in jedem Misthaufen rum. Hast du plötzlich Angst, dich mit der Gasex anzulegen? und dass die Chefredaktion dich bei der Berufung des neuen Innenpolitikchefs übersieht. Carola, jetzt gehst du entschieden zu weit. Ich habe hier übrigens eine Einladung für dich zu einer Fortbildung. Ach ja? Ich denke, Fortbildungen sind Quatsch. Hast du mir jedenfalls erklärt, als ich vor einem halben Jahr zu einer hin wollte. Diese Einladung kommt von der Zentrale. Der Chefredakteur will, dass du da hinfährst. Ach, und worum geht's da? Es ist eine Einladung von Herrn Kasex über Fracking. Aufklärung für Journalisten. Der Chef meint, du hättest die nötig. Hättest zu viele Flausen im Kopf. Die sollen sie dir mal austreiben. Lass mal gucken. Ach, Günther, dafür schlage ich mir doch kein Wochenende um die Ohren. Gas bohren, saubere Energie zu günstigen Preisen, das ist doch eine reine Propagandaveranstaltung. Sorry, nee, da schickt mal jemand anders hin. Oder fahr doch gleich selber. Ich war schon da. Übrigens sehr interessant. Ach, dann haben sie dich wohl schon einer Gehirnwäsche unterzogen, was? Vor ein paar Wochen warst du doch noch vehement gegen Fracking, Mensch. Ich habe meine Meinung eben geändert, weil mich die Informationen der Gasex überzeugt haben. Außerdem ist es nun Politik des Hauses, Fracking in unseren Kommentaren zu unterstützen. Nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Warum das denn? Hat die Herausgeberin was mit dem Gasex-Chef? Ist ja auch egal. Ich fahre da trotzdem nicht hin. Ich lasse mich doch nicht von deren Propaganda einlullen. Dein letztes Wort? Ja. Soll ich das so dem Chefredakteur sagen? Ich kann es ihm auch gern selber sagen, wenn es dir lieber ist. Es ist doch immer wieder toll, am Rhein zu joggen. Ja, so bleibt, wie er ist. Aber jetzt, stell dir mal vor, den bricht beim Fracking so ein Bohrrohr. Und die ganze Chemiebrühe läuft dann in die Erde und ins Trinkwasser. Und irgendwann landet der Giftcocktail dann im Fluss wegen der Bodenbeschaffenheit hier bei unserem Niederrhein. Und das große Fischsterben setzt ein. Genau. Wie in den 70er Jahren, als die Industrie noch ihre Abwässer ungefiltert in den Rhein leiten konnte. Aber Gott sei Dank hat unsere Landesregierung ja erstmal zu Fracking Nein gesagt. Ja, und dann wird gewählt und es kommt eine neue Landesregierung und die überlegt es sich anders. Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, soll es ja erstmal nur um Probebohrungen gehen. Ja, das sollen die auch mal schön lassen. Bei jeder 60. Bohrung geht was schief, ob jetzt Probe oder nicht. Du bist ja echt auf dem Laufenden. Ja, bin ich. Deswegen muss ich auch unbedingt mit dir reden. Ja, dann schieß mal los. Was gibt's denn so Dringendes? Oh, jede Menge. Also, erstmal hat mir mein Chefredakteur eine Abmahnung geschickt. Was? Ja, weil ich angeblich den Ruf von Zeitung und Verlag schädige. Wie das denn? Naja, ich bin zu einem Journalistenseminar der Gasex gefahren, auf dem sie Fracking schönreden wollten. Also, ich meine, ursprünglich wollte ich da gar nicht hin, aber als der Chefredakteur dann mit Kündigung gedroht hat, bin ich doch hin. Naja, und da habe ich den Kollegen und Kolleginnen mal die offiziellen Statistiken vorgelesen. Was denn für Statistiken? Nur die über Bohrrohrbrüche, über seismologische Folgen und so weiter. Ich habe ihnen alles erklärt, was beim Fracking so passieren kann und dass der Erdgaspreis in Deutschland nicht sinken wird wie in den USA, weil das Gasbohren hier nämlich wegen anderer geologischer Bedingungen teurer wird. Jetzt aber, waren die von der Gasex nicht sauer? Es war ausdrücklich Zeit für Diskussion vorgesehen. Da konnten sie mir ja schlecht das Wort verbieten. Da hätten sie schön alt ausgesehen. Ja, nur als ich dann von dem noch ungeklärten Mord an unserem Bürgermeister und von dem Drohbrief erzählt habe und von Gundula Kaminskis Hund, da ist dem Pressesprecher der Gasex dann endgültig der Kragen geplatzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der hat behauptet, ich sei nicht mehr richtig im Kopf und hat die Diskussion beendet. Und hat sich anschließend dann bei deiner Chefredaktion beschwert. Ja, genau. Und da die Herausgeberin die Parole ausgegeben hat, dass wir Fracking befürworten, haben sie dich anschließend abgemahnt. So ist es. Ja, was willst du jetzt tun? Ja, ich werde versuchen, meine Infos anderweitig unterzubringen. Ich will auch über das Seminar schreiben. Das war im Übrigen die reinste Bestechung. Zug, erster Klasse, 5-Sterne-Hotel, 7-Gänge-Menü von einem Sternekoch und teurer Wein bis zum Abwinken. Carola, wenn du darüber anderswo schreibst, werden die dich rausschmeißen. Das sollen sie doch. Dann ziehe ich vor Gericht und es wird öffentlich, wie es der Rheinanzeiger mit der Pressefreiheit hält. Dass dort wissentlich Informationen verschwiegen werden. Du, Carola, ich habe eine Idee. Hm? Bei uns im Blatt sind sie in Sachen Fracking nicht festgelegt. Warum bietest du deinen Artikel nicht meinem Chef an? Im Ernst? Meinst du, der würde da mitziehen? Na klar, für den wäre das doch ein gefundenes Fressen. Kollegin der Konkurrenz schreibt in den Niederrhein-Nachrichten, weil ihr der Rheinanzeiger das Maul verbietet. Das ist doch genial! Anruf Carola. Llame a Carola. Carola Kraus? Hallo? Carola? Bitte leg diesmal nicht auf, ja? Ich habe deinen Artikel gelesen. Es ist incredible. Und weißt du was? Ich könnte dir noch mehr zu Gassex erzählen, ob du es glaubst oder nicht. Andres, nein, ich glaube dir nicht. Und ich will dich auch nicht sehen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe Ärger genug. Carola, ich arbeite seit 6 Wochen bei der Gassex als Programmierer. Carola! Echt? Ja, wirklich. Wir müssen uns sehen. Wo bist du überhaupt? Ich war heute bei der Gewerkschaft. Mich haben sie nämlich entlassen, wenn du es genau wissen willst. Boah, das wundert mich nicht. Wieso wundert dich das nicht? Ich arbeite bei der Gassex und ich könnte dir so einiges erzählen. Was hat denn das mit meiner Entlassung zu tun? Ja, das erzähle ich dir dann persönlich. Ja, wann können wir uns sehen? Also heute nicht mehr, ich bin zugeschafft. Diese Gewerkschaftstante hat mir doch tatsächlich erzählt, dass Fracking Arbeitsplätze sichert. Sogar die Gewerkschaften sind deswegen zerstritten. Ich fasse das einfach nicht. Okay, dann morgen. Ja, aber vor 9 Uhr abends kann ich nicht. Ich muss lange arbeiten. Die Gassex verlangt jede Menge Überstunden. Ja, okay, dann um 9. Aber eins sage ich dir, wir reden über Fracking und sonst nichts. Verstanden? Si, verstanden. Hasta mañana. Hola, Carola. Wie geht's? Komm rein. Magst du was trinken? Sí, claro. Gern. Kaffee, Wasser, Glas Wein? Oh, du, ich muss noch fahren. Aber gut, ja, eins trinke ich mit. Ja, setz dich. Danke. Schön hast du's hier. Die passen auch gut, die Möbel, die wir damals aus Chile mitgebracht haben, ne? Ich fühle mich auch richtig wohl hier. Siehst du? Und so geht es mir auch in Havanna. Salud. So. Ich fühle mich richtig wohl dort. Und weißt du was? Ich bin übrigens vor ein paar Wochen zum ersten Mal Vater geworden. Ah, Glückwunsch. Und warum bist du dann hier und arbeitest bei der Gassex ausgerechnet in Deutschland? Also, was ist denn jetzt mit Fracking, hm? Ach, das ist eine lange Geschichte. Kuba verfolgt seit langem mit Sorge, dass nach den USA nun auch immer mehr europäische Länder durch Fracking Gas gewinnen wollen. Das hätte natürlich eine Verringerung der Abnahme von Erdöl zur Folge und die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen für Erdöl exportierende Länder wären verheerend. Ja. Mhm. Und Kuba wird ja nun bald zu den Ölexportnationen gehören. Deshalb hat man mich vor einigen Wochen mit 2 Aufgaben betraut. Den Planungsstand der auf deutschem Boden tätigen Energiewirtschaft in puncto Fracking auszuforschen, sowie deutsche Medien auf die wirklichen Gefahren von Fracking hinzuweisen. Ja, und? Gibt's auch was Neues? Na, auf alle Einzelheiten kann ich aus Sicherheitsgründen nicht eingehen. Aber es ist mir gelungen, auf nahezu sämtliche Interna des Gassex-Konzerns Zugriff zu bekommen. Zum Beispiel kann ich dir sagen, warum du entlassen wurdest. Was? Spionierst du jetzt auch in der Personalabteilung vom Rheinanzeiger? Nein, in der IT-Abteilung der Gassex. Und wenn niemand hinschaut, werfe ich hier und da einen Blick in deren Akten. Das heißt, du hackst dich in deren Server? Korrespondenz, interne Mails, Planungsunterlagen, Studien, was du willst. Ich meine, wieso gehst denn du so ein Risiko ein? Ja, dazu später. Erst zu dir. Sagt dir der Name Astrid Wedekind etwas? Ja, klar, das ist unsere Herausgeberin. Richtig. Und Frau Wedekind wurde eine große Anzeigenkampagne der Gasex zugesagt, die über 3 Jahre läuft. Ganze Seiten. Jede Woche. Das ist ein unglaublich plumper Versuch, sie zu bestechen. Wieder richtig, Carola. Das ist Bestechung. Aber es geht noch weiter. Günther Peters ist ja auch kein Unbekannter. Er ist mein Redaktionsleiter. Der bekam Bargeld. Die genaue Summe weiß ich nicht. Ja, und weiter? Der hat an einem Seminar teilgenommen, auf dem Journalisten vom Fracking überzeugt werden sollen. Solche Seminare veranstalten sie jetzt in der ganzen Republik. Ja, ja, ich musste auch mal zu so einem Seminar, aber ich habe mich aus Sicht der Gasex daneben benommen und wurde daraufhin gefeuert. Und jetzt weißt du, warum mich das nicht verwundert hat. Bei den Seminaren wird haufenweise Geld verteilt, denn sie haben dafür ein riesen Etat angesetzt. Wie jetzt Geld verteilt? Na, du weißt doch, wie das läuft, wie in Lateinamerika. Da liegt dann beispielsweise ein Briefumschlag mit 1000 Euro auf deinem Kopfkissen. Ist ja ungeheuer primitiv. Bei der Gasex nennen sie das Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzerhöhung in der Bevölkerung. Ist ja toll. Wie in der Bananenrepublik. Und nicht nur die Medien sind Ziel des Ganzen. Ratsherren, Kämmerer und Bürgermeister in den betroffenen Städten und Gemeinden bieten sie an, die Kosten für den neuen Kindergarten zu übernehmen. Oder den Ausgleich des städtischen Haushaltsdefizits. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, doch, doch, Carola, glaub mir. Ich habe dir hier ein paar Belege auf diesen USB-Stick gezogen. Wir können nachher mal reinschauen. Die Beweise würde ich echt gern sehen. Klar, deshalb habe ich sie ja auch mitgebracht. Doch damit ist die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit der Gasex noch nicht am Ende. Ja, ich weiß. Die sorgt auch für das Verunglimpfen unbescholtener Wissenschaftler, die sich gegen das Fracking ausgesprochen haben. Genau. Woher weißt du das? Ich habe mit so einem Wissenschaftler gesprochen, den man einfach angezeigt hat. Und selbst wenn sie nicht darüber berichten, etwas bleibt immer hängen. Der Ruf ist angeschlagen. Und das ist das Ziel. Steht schwarz auf weiß in einem Strategiepapier. Mensch, Andres, wenn du das beweisen kannst, dann könnte ich dir sogar fast verzeihen, dass du mich damals verlassen hast. Aber jetzt sag mir doch bitte endlich, warum du die Gasex ausspionierst. Ja, nicht so ungeduldig. Erst noch etwas, das dich interessieren könnte. Ich bin immer ungeduldig, das müsstest du doch wissen. Der Stellvertreter vom obersten Gasex-Boss in Deutschland hat in einem Ingenieurbüro Jepsen, hier bei dir im Ort, nachgefragt, ob sie diesen Bürgermeister Wilke nicht dazu bringen könnten, die Klappe zu halten. Aber das habe ich leider nicht schriftlich. Was? Andres, das musst du sofort der Polizei melden. Das... Vergiss es. Mensch, das war eine Aufforderung zum Mord. Ja, sagen wir so. Jemand hat es so verstanden. Klar, dieser Gasex-Vize wird schon wissen, wie er sich absichert. Logisch. Er wird natürlich sagen, er habe das Ingenieurbüro nur zu einer besseren Öffentlichkeitsarbeit für Fracking vor Ort aufgefordert. Die sind ja nicht blöde in diesem Konzern. Ja, trotzdem. Du musst damit zur Polizei, Andres. Carola, das geht nicht. Was? Ach, Idios. Ich heiße nämlich nicht Andres, sondern Omar. Was? Ich spinne. Doch. Mein richtiger Name ist Omar Cabral. Das darf doch alles nicht wahr sein. Wieso hast du denn einen falschen Namen? Also, weißt du was? Ich hole uns jetzt erstmal noch eine Flasche Wein. Hey, move in, move in. Dann reden wir weiter. Sie. Und dann sage ich es dir auch, ja? Aber nur, weil wir jetzt quasi zusammenarbeiten. Mensch, Carola, du hattest mehr Glück als Verstand. Du hättest auch tot sein können. Ach, Heinz. Ja, ist alles gut, Carola. Ach, nix ist gut. Diese Schweine haben ihn einfach umgebracht. Ja, schon, aber dir ist wenigstens nichts passiert. Wer ist denn überhaupt dieser Andres Borchi? Mein Mann. Dein Mann? Ich dachte immer, du bist geschieden. Nee, wir waren nur getrennt. Andres war ja verschwunden und... Und jetzt ist er plötzlich wieder aufgetaucht, oder wie? Ja, vor ein paar Wochen. Carola, da kommt meine Chefin. Sie will dich bestimmt sprechen. Ich gehe dann mal, ja? Bis bald. Ja, tschö, bis bald, Heinz. Wir sehen uns. Ute Fries. Guten Abend, Frau Kraus. Guten Abend. Glauben Sie, Sie könnten mir ein paar Fragen beantworten? Wenn es nicht ewig dauert. Frau Kraus, ich gehe davon aus, dass Sie den Toten kannten. Ja, er heißt... Das heißt, hieß, muss ich ja jetzt sagen. Er hieß Andres Borja, stammt aus Kuba und... Er war mein Ehemann. Oh, mein Beileid, Frau Kraus. Danke. Wo waren Sie genau, als die Handgranate explodierte? In der Küche Wein holen. Was glauben Sie, wem dieser Anschlag galt? Ihnen oder Ihrem Mann? Tja, wenn ich das so genau wüsste. Ich vermute aber, er galt mir. Wusste doch außer mir keiner, dass mein Mann mich heute Abend besuchen würde. Und ich sitze ja fast jeden Abend da im Wohnzimmer. Und wenn Licht brennt, dann kann das auch jeder sehen. Fangen wir mit Ihnen an. Wer könnte Sie umbringen wollen? Die gleichen Leute, die Bürgermeister Wilke und meinen Mann umgebracht haben. Und den Hund von Gundula Kaminski von der Bürgerinitiative Fracking Nein Danke. Sie meinen, weil es sich bei dem Anschlag auf den Bürgermeister auch in Ihrem Fall um eine Handgranate gehandelt ja. hat? Die Untersuchungen müssen erst zeigen, ob es der gleiche Typ war. Ja, aber nicht nur wegen der Handgranate, sondern weil wir alle vier was dagegen haben, dass nach Gas gebohrt wird. Frau Kraus, ist Ihnen klar, was für Anschuldigungen Sie da aussprechen? Das ist mir völlig klar. Wissen Sie, mein Mann hat Beweise dafür gesammelt, dass der Gasex-Konzern mit unlauteren Mitteln versucht, Fracking-Gegner zum Schweigen zu bringen. Beweise? Was denn für Beweise? Also, mein Mann war Programmierer bei der Gasex, Frau de Vries. Und er hat nicht nur Programme entwickelt, sondern auch, sagen wir mal, ein bisschen genauer hingeguckt, was der Konzern so treibt. Und warum? In wessen Auftrag? Ach, niemandes Auftrag. Er wollte mir helfen, weil er mich davon überzeugen wollte, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ihnen helfen, indem er Industriespionage betrieb? Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Sehen Sie, Frau de Vries, ich wurde vom Rheinanzeiger entlassen, weil ich keine Propaganda für Fracking machen wollte. Und mein Rausschmiss hat meinen Mann so geärgert, dass er mir Material für weitere Artikel beschaffen wollte. Wissen Sie was, Frau Kraus? Das klingt mir alles doch sehr abenteuerlich. Abenteuerlich, finden Sie? Weil die Polizei sich besser nicht mit der Großindustrie anlegt, oder wie? Ich gehe jeder Spur nach. Davon können Sie ausgehen. Aber das scheint mir natürlich... Wissen Sie was? Suchen Sie in den Trümmern meines Wohnzimmers nach einem grünen USB-Stick. Der lag auf dem Tisch. Da werden Sie die Beweise finden. Wir werden danach suchen, Frau Kraus. Und ich hätte ihn gern zurück, wenn Sie ihn finden. Ja, natürlich. Wenn er als Beweismaterial nicht mehr gebraucht wird. Sagen Sie... Aber, wissen Sie was? Lassen Sie uns einfach morgen weiterreden. Es ist spät und Ich habe jetzt wirklich keine Kraft mehr. Nacht, Frau de Vries. Hallo Heinz, wartest du schon lange? Nö. Ich bin auch gerade gekommen. Oh, schön, dass du Zeit hast. Du weißt doch, Carola, für dich habe ich immer Zeit. Kennen uns ja auch schon lange genug, nicht wahr? Du sag mal, Heinz, erinnerst du dich noch an einen Uwe Jepsen? Irgendwas war da mal, aber ich komme nicht drauf. Das muss gewesen sein, als ich in Lateinamerika war. Jepsen, ach ja, ja, den habe ich eine Weile observiert. Ist aber schon lange her. Der war mal Chef von den Neonazis hier im Ort. Ach ja, richtig. Ich wusste es doch. Sag mal, ist denn der immer noch bei den Rechten? Also, soweit ich weiß, ist er davon ab. Hat dann Bergbau studiert, irgendwo im Ruhrpott. Ist aber schon seit etlichen Jahren zurück und hat dann mit ein paar anderen zusammen ein Ingenieurbüro aufgemacht. Und mit den Neonazis hat er nichts mehr zu tun? Nö, Carola, das wüsste ich. Um die ist es hier stiller geworden. Auf der Kirmes sieht man die ab und zu mal noch zusammen, aber dass die randalieren und Ausländer anmachen, das ist vorbei. Waren Jugendsünden. Entschuldige mal. Wie kommst du denn auf den Erbsen? Naja, das war nur so eine Frage. Gestern habe ich lange mit meinem Mann geredet über Fracking, du weißt schon. Mhm. Und da hat er mir erzählt, dass sein Ingenieurbüro Jepsen irgendwas mit der Planung der Probebohrung zu tun hat. Du, das kann sein. Der hat ja Bergbau studiert. Und der Vater hat ein Grundstück, das er der Gasex fürs Bohren verkaufen will, außerhalb der Stadt. Ach. Trinkst du ein Glas Wein? Ja, gerne. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Deine Chefin hat mir großzügigerweise erlaubt, es aus dem Keller zu holen. Weißt du, das ist ziemlich doof, wenn sie dein Haus zum Tatort erklären. Anneliese. Ja, Heinz. Bringst du uns noch ein Glas Roten und ein Pilzchen, bitteschön? Kommt gleich. Sag mal, wie geht's dir überhaupt? Nach dem Anschlag, meine ich. Ich verstehe nicht, dass du das Angebot von der de Vries nicht angenommen hast. Ach, Personenschutz, ich? Nee, Heinz, echt nicht. Wenn die mich umbringen wollen, dann bringen die mich auch um, wenn einer von deinen Kollegen dabei ist. Du traust uns aber nicht viel zu. Ach, ich habe einfach keine Lust, dauernd jemanden an mir kleben zu haben. Recherchieren mit Polizeischutz. Ach, das geht gar nicht, Heinz. Dankeschön. Wohl sein. Pilz kommt gleich. Mag ja sein, aber hast du denn gar keine Angst? Doch, hab ich. Jede Menge. Aber deshalb recherchiere ich ja. Damit die Kerle in den Knast wandern, die Andres und den Bürgermeister auf dem Gewissen haben und diesen Hund. Carola, die Kerle zu schnappen ist unsere Sache, ja? Das weiß ich doch, Heinz. Aber ich habe eben auch meine Quellen und viel hat deine Kommissarin ja bislang nur wirklich nicht erreicht. Wir arbeiten dran, Carola. Fieberhaft, glaub mir. Ja, glaube ich. Sag mal, wie hieß noch mal der Typ aus Jepsens Neonazi-Truppe, der damals wegen Körperverletzung in den Bau gegangen ist, weil er diesen Türken krankenhausreif geschlagen hatte? Das war so ein großer mit so einem viereckigen Kopf. Erinnerst du dich? Mensch, ich habe die Zeitungsfotos noch vor Augen. Meinst du den Rössel? Hm? Carsten Rössel? Ja, richtig. Den meine ich. Was ist denn aus dem geworden? Tja, der ist seit kurzem wieder raus aus dem Knast. Ach, und wo ist der abgeblieben? Wahrscheinlich lebt er bei seiner Mutter. Die hat doch den Kiosk am Bahnhof. Keine Ahnung, was der macht. Da musst du schon mal seinen Bewährungshelfer fragen. Ach, du lieber Himmel, ist ja schon 9. Du, ich muss los, Heinz. Oh. Hanna will was kochen. Ich wohne ja bei ihr, bis ich wieder in mein Häuschen kann, weißt du? Ja, ich trinke mein Bier noch aus, dann gehe ich auch. Bin ziemlich kaputt. Ist einfach zu viel los im Moment. Mach's gut, Carola. Und pass auf dich auf, ja? Ja, mach ich, Heinz. Bis bald. Bist du dir sicher, dass dieser Rössel nicht so schnell wiederkommt? Er ist in eine Kneipe gegangen, da wird er ja wohl ein Weilchen bleiben. Trotzdem, wir beeilen uns besser. Ja, du, dann leuchte doch mal bitte mit der Taschenlampe genau auf das Schloss, damit ich was sehen kann. Ja, Gott, ich breche auch nicht täglich mit dem Dietrich in den Schuppen ein. Ist okay so. Ja, warte. So, ist ja. Gut, ja? Ja. Ja, wunderbar, ich hab's. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was dieser Rössel so alles in seinem Schuppen lagert. Du, wir müssten schon verdammtes Glück haben, wenn wir hier eine Handgranate fänden. Ach, weißt du, ich hatte in letzter Zeit so viel Pech, da muss ich jetzt auch mal Glück haben. Eine Verpackung von einer der beiden Handgranaten würde mir schon genügen. Und du meinst wirklich, nur weil sich der Jensen mit dem Rössel getroffen hat, haben die was mit den Morden an Wilke und Andres zu tun? Als ich die beiden zusammen vor Jepsens Büro gesehen habe, da hatte ich plötzlich so ein komisches Gefühl. Warum trifft sich ein Ingenieur wie Jepsen, der jetzt nur noch in edlem Zwirn rumläuft und in besten Kreisen verkehrt, mit einem arbeitslosen Schläger? Ja, vielleicht sind die noch befreundet. Nee, den Eindruck habe ich nicht. Aua! Also, jedenfalls war der Jepsen gar nicht erfreut, dass Rössel vor seinem Büro aufgekreuzt ist. Der wollte unter keinen Umständen mit seinem alten Kumpel gesehen werden. Die beiden haben was zu verbergen, das sag ich dir. Na, hoffentlich trügt dich dein Gefühl nicht. Oh. Jetzt hätten wir doch dieser Kommissarin Bescheid sagen sollen. Nee, Hanna, da wird uns doch eine tolle Geschichte durch die Lappen gehen. Ja, vorausgesetzt, wir finden was. Ja, ja, ja. Mann, der hat hier aber auch ein Gerümpel. Hast du was? Nö. Du? Nee. Oh, was ist? Oh, was? Mensch. Hanna, guck mal hier, leuchte mal. Was ist denn das? Carola, das darf doch nicht wahr. Das ist eine Handgranate. Ha, siehste, mein Bauchgefühl. Vorsicht! Vorsicht! Ich meine, wenn die jetzt hingefallen ist, dann kann die doch explodieren. Quatsch! Da muss man doch an diesem Ding da ziehen. Tja. dann werden wir jetzt mal die Kommissarin anrufen. Frau de Vries? Ja, Kraus hier. Ich habe das Beweismaterial. Kollegen und Kolleginnen, hallo, hallo, ich möchte was, darf ich mal, ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nun habt ihr also gleich mehrere Gründe zum Feiern. Erstens, weil ihr mich nun nach 20 Jahren als Chefredakteur der Niederrhein-Nachrichten los seid. Ja, ja, schon gut, deswegen gehe ich jetzt auch in den wohlverdienten Ruhestand. Zweitens, weil wir in Carola Kraus eine überaus kompetente Nachfolgerin gefunden haben. Und drittens, weil uns zum ersten Mal in der Geschichte unseres Blattes der Preis für mutigen Journalismus zuerkannt wurde. Doch dazu werden euch jetzt die beiden Autorinnen des prämierten Artikels, Carola Kraus und Hanna Kramer, mehr sagen. Dankeschön. Danke, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich danke euch sehr. Also, erstmal muss ich sagen, das größte Lob gebührt Carola. Ja, weil sie einer ihrer berühmten Eingebungen folgend Uwe Jepsen und Carsten Rössel beobachtet und letzteren dann verfolgt hat. Aber, und jetzt komme ich so ein bisschen mit ins Spiel, mit unserer nächtlichen gemeinsamen Einbruchsaktion konnten wir der Polizei den entscheidenden Hinweis geben und daraus dann unsere Story stricken, die jetzt mit diesem Preis bedacht wurde. Ja, und dank dieser Vorarbeit und der meines verstorbenen Mannes Andres Borche bei der GASEX konnte die Polizei Rössel und Jepsen festnehmen. Hanna war heute Morgen bei der Gerichtsverhandlung. Also komm, jetzt erzähl. Rössel wurde des Mordes an Bürgermeister Reinhard Wilke und an Andres Borche überführt, sowie der Sachbeschädigung und der Erpressung, weil er Gundula Kaminskis Hund erdrosselt hat, um sie damit unter Druck zu setzen. Und Jepsen? Der wird als der Anstifter ebenfalls für viele Jahre hinter Gittern verschwinden. Ja, nur leider konnte dem Vizechef der GASEX nicht nachgewiesen werden, dass er die beiden zu den Verbrechen gedrängt hat. Richtig, er konnte sich damit rausreden, er hätte Jepsen nur zu größeren Anstrengungen ermuntern wollen, bei uns im Ort mehr für die Segnungen von Fracking zu werben. Ja, die Großen kommen leider wieder mal davon. Aber ich glaube, ganz umsonst sind unser Bürgermeister und mein Mann doch nicht gestorben. Die GASEX wird sich kaum noch trauen, in unserer Gegend einen Bohrturm aufzustellen. So ist es, Carola. Unsere Bürgerinnen und Bürger sind nämlich aufgewacht und werden sich mit aller Kraft dagegen zu wehren wissen. Und ihr werdet darüber berichten. Und darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, erhebe ich jetzt mein Glas. Opferfläche von Eva Karnowski. Die Rollen und ihre Darsteller: Carola Kraus, Ulrike Bliefert, Hanna Kramer, Tatjana Klasing, Andres Borche, Carlos Lobo, Heinz Holtkamp, Paul Fasnacht. In weiteren Rollen: Christina Maria Greve, Tirza Hase, Tanja Haller, Rotraud Rieger, Volker Risch und Josef Tratnik. Technische Realisation: Werner Jäger und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Nadja Kukuli-Marx. Regie: Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie: Ursula Schregel.